Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist die Geschichte schon zu Ende? Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nie zu Ende. Heute habe ich eine wirklich fantastische Geschichte für euch. I will follow him. Er hat's geschafft zu fliehen. Follow him wherever he may go. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Aber wir werden ihm folgen. I must follow him. Und wir folgen euch. Sind ganz nah dran. Nichts kann uns aufhalten. Schicksal. Schicksal. Akte 8.8. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Da sind wir. Puh, ganz schön warm, gell, Wolf? Da kommt wer. Mei, hat der ein Lametta umgehängt. Wenn das nicht der Franco ist. Huhu, Senior Franco! Der Mann ist General, Frau Führer. Wenn er's ist. Na, wer soll uns bitte sonst empfangen? Barcelona, 1. Mai 1945. Adolf Hitler, Eva Braun und Martin Bormann sind mit Hilfe des MI6 mein Name ist Fleming. Ian Fleming. Aus Berlin geflohen. 1200 Kilometer quer über die Alpen in einer kleinen britischen Maschine. Ich flog also recht an den Hang heran, ganz dicht an die Tannengipfel. Und da spürte ich mit einem Mal, wie ich von unsichtbarer Kraft gelupft immer höher und höher stieg. Anna Reitsch, die berühmteste Pilotin des Dritten Reichs, eskortierte die britische Maschine mit einer U-52. Schon war der Hang, der Grat unter mir und es weitete sich mit jeder Sekunde das Land. Und ich war so selig, dass ich alles um mich her vergaß. Wir konnten Ihr fliegerisches Geschick unterwegs ständig bewundern, Frau Reitsch. Ich sehnte mich ja nur nach einem. Ich wollte hinauf. Bienvenidos. El Dictador. Signora, Signor Bormann und Signora La Pilota. Signor... Der Mann ist General. Das ist aber nicht Franco. Mi nombre no importa. Sus nombres tampoco. A partir de ahora. Was sagt er? Namen sind unwichtig. Keine Ahnung, was er meint. Wann kommt er denn, der Franco? El General. Quando come? Comer. Tiene hambre. Comemos en el monasterio. Vámonos. Ich glaube, wir sollen einsteigen. Und dann fahren wir in irgendein Kloster. Signora La Pilota, le deseo un buen vuelo de regreso. Signor Bormann le acompañará. Will der was von Ihnen, Bormann? Ich glaube, ich soll mit Frau Reitsch zurückfliegen. Zurück? Bormann, Sie können nicht zurück. Dieser Greg Hallett ist wirklich mein Lieblingsverschwörungstheoretiker. Durchgeknalltheitsklasse. Doppel-A. Geboren 1961 in Neuseeland. Walter Filz und Michael Lissek. Zwei öffentlich-rechtliche Redakteure versuchen auf unterhaltsame Weise, über Verschwörungstheorien aufzuklären. Manchmal allerdings scheint ihnen Unterhaltung wichtiger zu sein als Aufklärung. Ja, das scheint aber nur so. Was? Nichts. Lies du deinen Greg Hallett. Hitler war ein britischer Agent. Seite 358. Er lebte für den Rest seiner Tage im Kloster Montserrat außerhalb Barcelonas. Das Kloster liegt sehr abseits und war seinerzeit nur durch eine Seilbahn zu erreichen. Miren la vista. Genial. Sí, genial. Sag mal, Wolf, das Kloster da, das ist doch das, wo der Himmler... Ja, du magst ihn nicht, aber das war doch da, wo der Himmler den Dings gesucht hat. Das... Ach Mensch, wie heißt jetzt das noch einmal? Er ist ein sagenumwobener Schatz. Der Kelch Christi, das Wundergefäß des letzten Abendmahls. Er ist die Antwort auf alle Fragen, das ultimative Heilmittel und die Lösung aller Probleme. Seit über 1000 Jahren zieht der heilige Gral Schatzsucher in seinem Bann. Der Gral, ja, sag ich doch. Und zu einem seiner besessensten Jäger wird der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Der Himmler, ja, sag ich doch. Wenn Himmler etwas wollte, dann hat er es auch bekommen. Er sucht die ganze Welt nach ihm ab. Und hier kommt... Liebe Zuschauer, willkommen. Guido Knapp! Na endlich! Knapp 1,70 groß, linkisch, furchtsam, eine völlig unbedeutende Erscheinung. So und ähnlich haben Zeitgenossen ihn beschrieben, Heinrich Himmler, dessen Wahlspruch notgedrungen hieß, mehr sein als scheinen. Die Natur, so schien es, gab dem mächtigen SS-Chef die perfekte Tarnung. Denn der höchst banal erscheinende Satrap war ein gefährlicher Fanatiker, der wahnhaften Visionen folgte und zugleich ein eiskalter Vollstrecker. Satrap, Schützer der Herrschaft, Statthalter Persiens. Da soll noch mal einer über die Verflachung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens meckern. Und hier kommt... Die okkulten Neigungen des SS-Chefs geben bis heute Rätsel auf. Christian Brückner! Na endlich! Verbrechen und Wahn. Bei Himmler scheinen sie kaum zu trennen. Waren sie nur zwei Seiten derselben Medaille? Er sucht nach archäologischen Beweisen für seinen Glauben. Für ihn ist das die historische Mission des Dritten Reiches. Wie unheimlich. Himmler umgibt jetzt die Aura des Unheimlichen. Guido Knopp und Christian Brückner. Was können Sie uns über Himmler sagen? Mehr sein als scheinen. Scheinen Sie kaum zu trennen. Unbedeutende Erscheinung. Ein unscheinbarer Mann. So schien es, der höchst banal erscheinende Satrap. Nichts ist so, wie es scheint. Und damit öffnet Guido Knopp ein großes Tor. Das Tor zu den Verschwörungstheorien. Heute habe ich eine wirklich fantastische Geschichte für euch aus dem Bereich Mystery. Eine der Hauptfiguren dieser Geschichte, das ist Otto Rahn und der ist hierzulande eigentlich kaum bekannt. Wer ist das denn? Otto Rahn, kaum bekannt, hörst du doch. Nee, der Sprecher. Ah, das ist der Mythenmetzger. Bürgerlich Michael Stawitzki aus Troisdorf bei Bonn. Hat einen Videokanal auf YouTube und eine super Seite im Netz, ungeheuerliches.de. Kommt aber ganz normal und nett rüber. Ja, haha. Otto Rahn war Schriftsteller, aber nicht nur das. Otto Rahn war unter anderem auch SS-Obersturmbannführer. Und das erklärt auch, warum man hierzulande so wenig bis gar nichts über Otto Rahn erfährt. Jemand, der SS-Obersturmbannführer war, über den darf man hier nicht sprechen. Ah, stopp mal gerade. Man darf hier nicht. Das ist natürlich klassisches Verschwörungstheoretiker-Gefasel im Opfermodus. Tatsächlich und bekanntlich gibt es auch tausende Dokumentationen, Bücher, Beiträge, was weiß ich über die SS. Anders in anderen Ländern, Otto Rahn ist zum Beispiel nach offizieller Erklärung von Steven Spielberg die Vorlage für seine Figur Indiana Jones. Stopp nochmal. Wie muss man sich eine offizielle Erklärung von Steven Spielberg vorstellen? Ladies and Gentlemen. Nach all dem inoffiziellen Zeug, das Steven Spielberg bisher von sich gegeben hat, wird die Regie-Ikone nun eine offizielle Erklärung abgeben. So wird's gewesen sein. Otto Rahn suchte für die Nazis nach okkulten Gegenständen, zum Beispiel dem Heiligen Gral. Die ganze Geschichte von Otto Rahn jetzt zu erzählen, das würde das Video um mindestens eine Stunde verlängern. Da möchte ich euch bitten, wenn euch Otto Rahn interessiert, vielleicht einfach mal bei Google den Namen einzugeben. Da gibt es eine Fülle von Informationen. Ich dachte, über Otto Rahn lässt sich nichts erfahren, weil er Obersturmbannführer war. Ja, du musst halt nicht auf deutschen Seiten suchen. Weil Otto Rahn, wie gesagt, hier gar nicht so bekannt ist. Im Ausland hat er allerdings fast schon Kultstatus. Und das nicht wegen seiner Tätigkeit bei der SS, um Gottes Willen, sondern weil Otto Rahn nach Meinung vieler Menschen wahrscheinlich seine Suche nach dem Heiligen Gral auch erfolgreich abgeschlossen hat. Wahrscheinlich, nach Meinung. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir jetzt richtig aufklärerisch unterwegs sind? Satz für Satz die Verschwörungstheorie zerlegen? Ha! Von wegen, wir machen hier nur Unterhaltung. Ah, el nuevo jardinero. Bienvenido a nuestro monasterio. ¿Jardi vos? Jardinero, vierte las flores, corta arbustos, planta hierbas. Wolf, ich glaub, der glaubt, du bist der Gärtner. Hören Sie, das ist der Führer, el furor. El furor? No, no, no, la calma. Aquí está tu habitación y tu cama. Ach Gott, das soll das Zimmer sein. Da ist ja nur ein Pritschen drin. Muy cómodo, después de trabajo duro. Das architektonisch sehr schöne Kloster ist in einer atemberaubenden Landschaft erbaut worden. Personen, die dort leben, sind vollkommen von den Mönchen abhängig. Lo siento. Y ahora a trabajar. 1946. 1947. 1948. 1949. Silvester 1949. Excuse me, sir. May I help you? Nice monastery garden. Thank you, sir. But I'm sorry. It is not allowed to visit the garden alone. Oh, I wasn't alone. I just met the gardener, very friendly man. Seems to hail from Germany. Heil? We talked about roses. Das steht bei Greg Hallett. Seite 359. Ungefähr 1949-50 war eine Gruppe der IRA in Spanien. Die IRA in Francos Spanien? Die hat doch im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco gekämpft und war sowieso eher links. Ja, ist komisch. Hallett erklärt das auch gar nicht. Wo er doch sonst für alles eine Verschwörungstheorie hat. Katholikentreffen? Ein Angehöriger der IRA machte am Silvesterabend einen Spaziergang. Er traf dabei den deutschen Gärtner Adolf Hitler und sprach mit ihm über Rosen. Als die spanischen Geheimdienste davon hörten, wurden sie wütend. 3. Mai 1950. Hitler se ha convertido en una curiosidad. Ya no vale la pena el riesgo. Sí, teniente coronel. Las placas de plomo, debajo del colchón. Den Mythenmetzger haben wir jetzt irgendwie vergessen. Was war denn das für eine Geschichte, die er noch erzählen wollte? Dass Otto Rahn mit Hilfe von, sagen wir, nichtmenschlichen Instanzen eine kleine Kapsel gefunden hat, in der mysteriöse Tropfen sind, die unsterblich machen. Ja, aber das wäre doch der Gral. So, als Konzentrat to go. Und dass Rahn durch diese Tropfen noch am Leben sein könnte. Der Mythenmetzger. So mit 14 habe ich ja auch so Sachen gelesen. Die großen Rätsel der Menschheit. Psi, UFO, Mystifaxen, Däniken. Verloren im Bermuda-Dreieck. Ah, Wolfi, du Depp. Wieso hast du bloß mit denen Iren gesprochen? Über Rosen, auf Englisch. Du sagst doch sonst nix. Na, jetzt legst dich erst einmal hin. Ich mach dir das Bett fertig. Komisch. Also irgendwie kommt mir dein Bett heute noch härter vor als sonst. Hitler starb an radioaktiv verseuchten Platten, die man in seine Matratze gesteckt hatte. Diese Art der Tötung dauert 6 Wochen und ist eine beliebte Methode. Hitler starb am 19. Februar 1950. Ist die Geschichte schon zu Ende? Hey, Hitler ist tot. The German radio has just announced that Hitler is dead. German radio? Das sind wir. I repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Sind nur noch 999. Ja, den Titel ändern wir aber deswegen nicht. Aber aufpassen sollten wir schon. 1000 Leben, da kommt's auf eins nicht an. Wir können ja einen Vermerk machen. Hitlers Tod Nummer 1, 19. Februar 1950 im Kloster Montserrat bei Barcelona. Enjoy the silence. Du, bei Spanien ist noch was drin. Da, Berlin. Und Spanien. Spanien, interessant. Na, das finden die Investigativspezialisten bei Hunting Hitler offenbar auch. Hunting Hitler, als Dokumentation ausgewiesene Fernsehserie. 3 Staffeln von 2015 bis 2018. Produziert für den US-amerikanischen History Channel. Verkauft in 10 Länder, in Deutschland unter dem Titel Hitlers Flucht bei NTV gelaufen. 25 Folgen, à 42 Minuten, gleich 17,5 Stunden zur Frage, wie und wohin Hitler geflohen sein könnte. Ein weiterer Teil des Films geht ja um seine Flucht in Spanien. Da gibt es Augenzeugen, die sagen, ohne jeden Zweifel haben Hitler und die Nazis hier dieses Kloster genutzt zur Flucht. Tranquilo y lento, burros valientes. Mai 1945. Irgendwo in Galizien ist ein Eseltross unterwegs. Die Esel sind so langsam, Bohrmann. Können's nicht schauen, dass schneller geht? Leider nicht, Frau Führer. Die Goldbarren sind zu schwer für die Tiere. Ah, oh, jetzt kommt auch noch ein Fluss. Da gibt's ja wohl hoffentlich eine Eselsbrücke. Pass auf beim Reden und beim Schreiben. Lass un vor otro immer bleiben. Was? Eine Eselsbrücke. Falls Sie Spanisch lernen wollen. Könnte vielleicht mal wichtig werden. Mein Spanisch ist völlig ausreichend. Hola, como estás guapo? Wie geht's dir, mein Hübscher? Fast könnte man meinen, jetzt gingen uns die Esel durch. Wenn das nicht alles haargenau so wäre, wie es Julio Barrero Rivas erzählt. Alemane, nadie, sí, nadie. Beziehungsweise, wie es die erzählen, denen er es erzählt hat. Einer der Klosterdiener berichtete ihm, dass er Hitler hier mit seinen eigenen Augen gesehen hat. He saw here with his eyes Hitler. Here? Ja. Hier. Julio Barrero Rivas. Jahrgang 31, spanischer Bildhauer, Komponist, Schriftsteller und Historiker. Durchgeknalltheitsklasse C. Ist mit 22 nach Venezuela ausgewandert, wo er für Geheimprojekte der Regierung zuständig gewesen sein will. Unter anderem behauptet er, eine Insel für Orgien des venezolanischen Militärs eingerichtet zu haben. Also eher B. Vor allem aber hat er mit seinen Kindern eine Musikgruppe gegründet, Los Hijos de la Casa Grande. Eine Art venezolanische Kelly Family. Una periquera. Adelante, vamos. Los hijos de la casa grande. B plus. Als 14-Jähriger will er in Spanien geholfen haben, für Hitler ein unterirdisches Labyrinth zu bauen. Also A. Ja klar, weil Hitler bekanntlich ein Faible für Labyrinthe hatte. Spanien ist für uns voller großer Überraschung. Nach allem, was ich hier gesehen habe, gibt es keinen Grund, warum Hitler nicht über Spanien geflohen sein sollte. Could not have transited through Spain. Das liest man nicht in Geschichtsbüchern. Dann muss es natürlich wahr sein. Willkommen zu unserer kleinen Philosophie-Show. Heute ontologische Modalität für Super-Dummies. Wir unterscheiden zwischen A. Möglichkeit, B. Wirklichkeit, C. Notwendigkeit. Das war's schon. Und immer dran denken. Beispiele, Beispiele, Beispiele. Ein Beispiel? Kein Problem. Wenn man in Spanien sein könnte, bedeutet das nicht, dass man in Spanien ist. Wenn wir wirklich herausfinden wollen, was passiert ist, müssen wir mit Zeitzeugen sprechen. Genau. Nichts ist so zuverlässig wie die eigene Erinnerung. Augenzeugenberichte sind nicht immer zuverlässig. Aber einem Augenzeugen kann man schwerlich widersprechen. Die sind schon auch lustig, diese Verschwörungstheoretiker. Man kann die Geschichte nicht löschen. Alles hinterlässt Spuren. Und wir sehen sehr genau hin. Anstrengend sind sie aber auch. So, da sind wir. Und was machen wir jetzt da? Hallo! Der Führer wird einen Ausschuss des Klosters treffen. Sehr schön. Und dann? Dann. Dann? Dann? Dann fehlt irgendwie der Mittelteil. Julio Barrero Rivas sagt nur, dass Hitler auf einem Friedhof in Galizien begraben liege und dass er genau wisse, wo, aber das könne er nicht verraten, weil er ja Geheimnisträger in Venezuela sei und seine staatlichen Auftraggeber ihm dann nicht mehr glauben würden, dass er Geheimnisse für sich behalten könne. Ist die Geschichte schon zu Ende? Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Jetzt nur noch 998. Hitlers Tod Nummer 2. Irgendwann vor 1951 im Kloster Samos in Galizien. Enjoy the silence. The Federal Bureau of Investigation, it is close to you as your nearest telephone. It belongs to you. It seeks to be your protector in all matters within its jurisdiction. Myself, hail to me. I'm the crowd who's out to change our history. Hail myself, raise your hand. There's no greater dictator in the land. Everything I do for you. If you're looking for a war, here's World War II. Hail myself, raise your beer. Every Hotsy Totsy Nazi stand and cheer. Every Hotsy Totsy Nazi. Hail myself. Every Hotsy Totsy Nazi. Hail myself. Every Hotsy Totsy Nazi. Stand and cheer. Das Geräusch ist wirklich super. 700 Seiten FBI-Akten. Komm, mach nochmal. Und jetzt andersrum. So klingt das Top-Secret-Supergeheime. Beziehungsweise das geheime Super-Secret-Top. Berichte, Protokolle, Memoranden, Briefe, Postkarten, Notizen. Alles von FBI-Agenten gesammelt. Ganz schöner Scheißjob. Das FBI muss echt eine Tretmühle gewesen sein. Und die Agenten waren nicht glücklich. Unhappy, unhappy, very unhappy. Nicht glücklich, nicht glücklich. Wir beim FBI sind überhaupt nicht glücklich. Ruhe, ihr Wanzen! Nahezu 50 Jahre lang war seine Macht beispiellos. Als Chef des FBI wusste J. Edgar Hoover, was andere geheim halten wollten. Hoover sagte sich, Wissen ist Macht, deswegen führte er Geheimakten. Ich brauche Material für meine Geheimakten. Mehr Material. Hey, ihr zwei. Wir? Nein, ihr. Seht ihr hier noch wen? Nein, Sir. Jawohl, Sir. Ich brauche Berichte, Protokolle, Memoranden, Briefe, Postkarten, Notizen. Und macht die Rollos runter, bevor ihr geht. Verfluchte Frühlingssonne. Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen. Materialbeschaffung? Hoover hier. Ich brauche Sonnenbrillen. 25.000. Ja für alle. Betreff: Aufenthaltsorte Hitlers. Verschiedenes. Okay. Das schreibt der Kerl vom Büro in Atlanta. Kürzlich, als eine Ermittlung in anderer Sache in Rom, Georgia, leitete, erhielt er von die Information, dass erklärt habe, sei nach... Was ist denn dieses Ksch, Ksch? Das ist das Geräusch vom dicken Filzstift, mit dem alle Namen durchgestrichen wurden. Erklärt habe, sei nach Niederschlagung feindlicher Aktivitäten im Dorf Schwindeck gewesen, das nahe Muhldorf liegt. Er war in Begleitung eines Deutschen namens... Nachname unbekannt und besuchte eine Touristenunterkunft in Schwindeck, deren Eigentümer in der NSDAP war und seinen Mitgliedsausweis herumzeigte. Dieser Mann erklärte, dass die Annahme, Hitler sei tot, völlig falsch sei und dass Hitler in der Nähe von Schwindeck lebe. Später am Abend ging noch in eine Kneipe, etwa anderthalb Meilen von Schwindeck entfernt, Richtung Gebirge. Als in der Kneipe war und mit mehreren Deutschen ins Gespräch kam, bemerkten zwei oder drei von ihnen, dass Hitler nicht tot sei, sondern ganz in der Nähe. Wies darauf hin, dass die Gegend bei Schwindeck sehr gebirgig und entlegen sei und man sich dort gut verstecken könne, wenn man Hilfe von außen habe. Dieser Brief ist nur zur Information. Deutschland is happy and gay. We're marching to a faster pace. Look out, here comes the master race. Springtime for Hitler and Germany. Rhineland's a fine land once more. Springtime for Hitler and Germany. Watch out, Europe, we're going on tour. Hitler im Harz gesehen. Hitler in Kloster bei Salzburg. Hitler lebt als Eremit in einer Höhle am Gardasee. Hitler in Grenoble. In St. Gallen. Im Baltikum. In Albanien. Hitler lebt unter dem Namen Dr. Brandl als Arzt in Liechtenstein. Hitler ist Schafhirt in den Schweizer Alpen. Hitler ist Groupier in Avialabar. Hitler ist in einem andalusischen Schloss. Hitler ist in einer westfälischen Wasserburg. Hitler ist auf einer Insel vor der schottischen Küste. Hitler ist in einem Café in Amsterdam. Hitler ist unter dem Namen Gerhard Weishaupt zusammen mit seinem Arzt Dr. Alfred Jodl in Innsbruck. Das ist natürlich alles jetzt nicht wahr. Natürlich nicht. Aber authentisch. Alles Orte, wo Hitler vermutet wurde. Sogar welche, die es gar nicht gibt. Hitler in einem Höhlenbunker in den Bauersker Bergen in Skandinavien. Bauersker Berge gibt's nicht. Hitler in Bernheim mit Eva Braun und ihrer Schwester Gretel. Bernheim gibt's auch nicht. Da haben wir uns tot gegoogelt. Alles Dreck, was ihr anschleppt. Natürlich, Sir. Totaler Dreck. Totaler Dreck. Und was machen wir mit totalem Dreck? Abheften. Und aufbewahren. Und dann? Mehr Material besorgen. Genau, ihr Smarties. Und jetzt raus. Und macht die Rollos runter, bevor ihr geht. Diese Sonne. Und jetzt kommt auch noch der Sommer. Juni streift mit warmer Hand letzte Blüten von den Bäumen. 6 Wochen nach seinem Tod. Da werden bald die Ersten kommen, die ihn außerhalb von Europa gesehen haben wollen. Hitler ist in Arabien, wo er mit dem Großmufti von Jerusalem antiwestliche Aktionen leitet. Meine Herren, ich bin mir sicher, Sie werden Adolf Hitler und seine Eva in Japan finden. Möglicherweise mit einem Kind. Sie sind wahrscheinlich als Japaner getarnt. Einer Ihrer Agenten sollte die schärfste Brille aufsetzen. Hochachtungsvoll. Nein, nicht wirklich. Das hat Hoover handschriftlich unter dem Brief notiert. Abheften, aufbewahren. Sonst noch was? Im Herzen Asiens erhebt sich das gewaltigste Hochland unserer Erde, Tibet. Umgrenzt von den Eisbastionen wilder Hochgebirge, verriegelt von den Sandsdünen riesiger Wüsten. Ich kann mir nicht helfen, Wolfi. Der Dolph, du schaust irgendwie lustig aus mit dem umgeschnallten Fallschirm. Wie lange dauert's denn noch? 5? Dolph, sag einmal, wenn der Pilot 5 Finger hochhält, heißt es dann 5 Stunden oder 5 Minuten? Was, 5 Sekunden? Ah! Ha, da sind wir. Fremde, gute Erde. Gute, fremde Erde. Fremde Gute oder Gute Fremde? Beides, das ist Zitat. Gut, ne? Tagebuch Eva Braun, 4. Mai 1945. My little brown book with the silver binding, how it keeps reminding me of a memory that's haunting me. Das mit den 5 Fingern hat sie auch geschrieben. Die Tagebücher Eva Braun sind aber seit Kriegsende verschollen. Ja, das sind ja auch die Tagebücher nach Kriegsende. Veröffentlicht 1968 von Albert Wallner. On this page is the date of that fateful night at 8, when I found you were no longer in love. After that there's nothing more, just a dark and futile door that shuts out the stars above. Und das beste Zitat vom 4. Mai ist nämlich das hier. Manchmal ist die Wirklichkeit so unwirklich, dass der Sinn für das Wirkliche abhanden gekommen zu sein scheint. Man glaubt, in einem Märchen zu leben und selbst Märchenfigur zu sein. Los, Dolf, komm schon! Warum willst denn die Fallschirme mitnehmen? Da drüben ist Rauch! Das muss sein! Das ist es. Jetzt höre ich auch den Balkenschlag. Denk dir, Dolf, das ist ja genau wie im Film. Früh am Morgen ruft der Balkenschlag die Mönche zum rituellen Tageswerk zusammen. Und jetzt sieht man auch die Mönche. Die sind ja kalkgeschoren wie im KZ. Mehr als ein Drittel der männlichen Bevölkerung des Landes wird durch die Klöster dem Volkskörper und damit einem arbeitsamen Leben entzogen. Die große Masse ist entartet. Sie führt in Schmutz und Armut ein durch äußerliche Formeln bestimmtes Leben, während ihre Äbte das Volk erpressen und die wenigen Reichtümer des Landes zusammenraffen. Da kommt einer her. Ist das der Abt? Herzlich willkommen. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Ich hoffe, Sie werden sich einigermaßen wohlfühlen. Ja, danke. Vielen Dank. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause und bewegen Sie sich, als wären Sie bei einem lieben Freund. Sechster Mai 1945. Wenig Bewegung, viel Schlaf. Traumlose Nächte, nur vom Murmeln des Windes gestört. Langsam rotierende Tage, voll von Gedanken und Plänen. Dies wird unsere nächste Zukunft sein. Jetzt mal ernsthaft. Wenn diese Tagebücher keine Fälschung sind, dann sind sie Satire. Ja, kann sein, kann nicht sein. 15. Mai 1945. Wenn Sie sich bereit halten wollen zur Rasur des Kopfes, wie Sie schon gesehen haben, ist es bei den Mönchen nicht üblich, das Haar lang zu tragen. Was? Na, das ist ja barbarisch. Geh's weg. Na, bitte nicht. Neunzehnter Mai 1945. Ach, könnte ich doch nur das Rad der Geschichte zurückdrehen. Könnte ich all das ungeschehen machen, was unsere Flucht erst nötig machte. Der Maul hier wird gegen den wuchtigen Jack, Diebes ureigenes Tier, ausgetauscht. Bissige Kälte oder eisiger Schneesturm, nichts kann den plumpen, dickfälligen Gesellen etwas anhaben. Aber unsere Jacks sind echte Kinder ihrer urwüchsigen Heimat. 1. Juni 1945. Dolf erhob sich von seinem Lager und ging zum Fenster. Er zeigte mit dem Zeigefinger auf eine Herde Yaks und sagte: Lebensbasis hier in Tibet sind die Yaks. Wir werden unseren Gastgebern unseren Schmuck anbieten für einige dieser Tiere. Dann können wir beginnen, diesen Teil der Welt zu kolonisieren. Wollte Dolf scherzen? Oder hatte er dies ernstlich vor? Nun, es war wohl nur gedankenloses Geplauder. Was bekomme ich denn für die schöne Fallschirmseide? 3 Yaks, Baumaterial und einem meinen Leibeigenen. Jetzt ganz der Ihre. Dann sind Klöster und Tempel, Scharten und Städte, Hütten und Häuser umwoben von dem dumpfen Gemurmel der betenden Mönche. 31. Juli 1945. Dolf hat sich damit abgefunden, dass es hierzulande weder Radio noch Zeitungen gibt. Ein Radiogerät wäre, selbst wenn es ein solches gäbe, ein unnützes Stück Inventar, weil es in Tibet keinen Radiosender gibt, vom Fehlen der Elektrizität ganz abgesehen. Was bekomme ich für den Schmuck? 15 Yaks, 10 Schafe und einen weiteren meine Leibeigenen. Jetzt ganz der Ehre. Unwiderstehlich und scharf sind die Waffen. Unzerbrechlich und hart sind die Schilde. 3. Oktober 1945. Dolf hat mir sein großes Geheimnis offenbart. Wir besitzen $400.000 in echten Noten sowie 50.000 original englische Pfunde. Was bekomme ich für unser letztes greifbares Hab und Gut? Verschiedene noch vorhandene Wertgegenstände. 2 weitere, meine Leibeigenen. Jetzt ganz die Ehre. 14. Oktober 1945. Heimlich, still und leise bei den Händlern abgetauscht. Eine Flasche echt französischen Cognacs. Der Weinbrand hatte ein Wunder zur Folge. Dolf ging aus seiner Reserve und zeigte mir, dass er die Pflichten eines Ehemannes wohl kennt. Dass er die Pflichten nicht als Pflichten, sondern als Rechte auffasst. Wie schön, das wieder entflammte Temperament so rückhaltlos mitgeteilt zu bekommen. Okay, es ist doch nur eine Art Satire. Die 8 Monate in diesem unwirtlichen Land scheinen mir unwirklich. Haben wir wirklich das Leben gewonnen? Ist es nicht eine Vorstufe des Gestorbenseins? Dieses Vegetieren in der Enge des Klosters, ist es eine Art menschlichen Lebens? In some quiet nook, I go through its pages and peruse this ageless tale of a love that failed to ever become true. 12. März 1946. Wie herrlich! Die schwerste Zeit scheint hinter uns zu liegen. Heute war den ganzen Tag kein Wölkchen am Himmel. Schau mal, Dolf, ich habe sogar schon einen Sonnenbrand. Dolf, hörst du mir überhaupt zu? 100, 200, 300, $400. Und jetzt? Es ist ganz das Ihre. Und ein paar Jagdlederstiefel für Sie als kleine Aufmerksamkeit. Und können es auch Querib schaffen? Schon bald bei Fuß. Kannst du deine Sachen nicht einmal selbst einkaufen, Dolf? Was willst denn mit die Gewehre und mit dem Pferd? Bildest du dir ein, einfach eines Tages nach Westen zu reiten, wie die Mongolen? Was willst du denn da? Du glaubst nicht ernsthaft, dass die Zeit reif ist für eine Rückkehr. Du glaubst doch nicht, dass die Zeit jemals reif ist. Dolf, du willst doch nicht auf das Pferd steigen. Dolf, wo reitst denn hin? Die Quere hast auch vergessen. My little brown book. 23. November 1947. Was ich zu hören bekam, überraschte mich nicht. An einem steil abfallenden Felsstück stand das Pferd meines Gatten, zitternd vor Kälte und ohne seinen Reiter. In der Einsamkeit der Eis- und Schneewüste hatte das Schicksal zugeschlagen. Weinte ich oder trieb mir die Kälte das Wasser in die Augen? Ist die Geschichte schon zu Ende? Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Jetzt nur noch 997. Hitlers Tod Nummer 3. 22. November 1947. Irgendwo in den Bergen Tibets. Enjoy the silence. Nein, die Geschichte ist nie zu Ende. Die Geschichtsbücher sind nicht wahr. Es ist nötig, dass du das weißt. Doch was du weißt, kannst du nicht erklären, aber du fühlst es. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. In Wirklichkeit werden wir falsch informiert, belogen, betrogen, manipuliert. Die Chemtrails reichen von Horizont zu Horizont. Sie breiten sich aus und kreuzen sich und bedecken den ganzen Himmel. Grippeviren oder Grippewelle durch Chemtrails. Auf dem Logo der NASA befindet sich ein rotes Symbol, das sehr nach der gespaltenen Zunge Satans aussieht. Die weibliche Form Satans heißt auf Spanisch übrigens Satan NASA. Und natürlich kriegt man dann mehr mit von den Medien her. Und die sagen natürlich alle, die Welt ist rund wie so ein Ball. Und ich habe nie verstanden, wie das überhaupt möglich sein soll. Die Regierung und die Medien hätten dieses Material veröffentlichen sollen. Aber warum haben sie es bisher noch nicht gesehen? Wenn die Welt so geformt ist wie ein Ball, ja, was machen denn die Leute da unten? Die fallen doch runter, oder? Ich schau's mal. Genau das ist nämlich das Unlogische. Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken. Der Öffentlichkeit wird dies als Globalisierung verkauft, doch dahinter steckt weltweite Einflussnahme, die Gleichschaltung der Massen, die Beseitigung nationaler politischer Strukturen. Bevor es Chemtrails gab, gab es kein Demenz und Alzheimer. Die Chemtrails verursachen Demenz und Alzheimer. Ja, wie denn? Ja, durch das Aluminium. Einer lügt mehr als der andere. Und wenn die Welt nur noch aus Lügen besteht. Die UN wurde nur gegründet, um einen globalen Schmelztiegel zu schaffen. Und auch dafür legen wir hier Beweise vor, wie die UN an der Massenmigration und dem Bevölkerungsaustausch arbeitet. Lassen Sie sich abends von Jan Hofer nicht die nachgerichteten Informationen, deshalb heißt es Nachrichten, weil etwas nachgerichtet wird. Lassen Sie Ihnen die Dinge nicht vorlesen, weil es einfach falsch ist. Das Gegenteil ist vermutlich wichtig. Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass die Informationsmaschinerie, auf die sich diese Welt verlässt, von Medienzaren beherrscht wird. Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Tja. Wer glaubt, dass Hitlers Selbstmord eine Lüge ist? Und wer glaubt, dass dahinter eine Verschwörung der heimlichen Herrscher der Welt steckt? Der glaubt doch noch ganz anderes. Hätte uns klar sein müssen. Ja. Außerdem hatte mir Neubauer das alles schon erzählt. Ich denke, das ist einfach, die sozialen Medien heutzutage, da krümeln ja ganz viele Leute rum, die so dieses Bild machen wollen. Oh, wir haben es schon immer gewusst, die betrügen uns alle. Ne? Also die offiziellen Medien und so weiter und die staatlichen Medien, und die haben uns alle die Unwahrheit erzählt. Und wir wissen jetzt im Grunde genommen, wie es wirklich war. Und im Grunde genommen, das ist doch das Aufbegehren des kleinen Mannes gegen den großen Staat. Und das ist ja so unsere Gesellschaft im Moment, ne? Also ein komplettes Misstrauen. Wir haben es alle schon immer gewusst, und jetzt kommt endlich der Umbruch und so weiter und so fort. Und das spielt alles mit rein. Das ist obergefährlich. Die Erde ist eine Scheibe. Kondensstreifen vergiften uns. Deutschland ist nur eine GmbH. Die CIA hat das World Trade Center in die Luft gesprengt, AIDS im Labor entwickelt, die Finanzkrise in Griechenland verursacht und Kennedy umgebracht. Aufhören! Illuminaten beherrschen die Welt, beziehungsweise Juden, beziehungsweise Freimaurer, beziehungsweise Echsenmenschen, die möglicherweise alle miteinander identisch sind. Ja, Sie können loslegen, würde ich mal sagen. Wir können loslegen. Sie können loslegen. Die Kamera läuft. Die Kamera läuft. Das hat alles selber auf. Okay, also mein Name ist, oder ich bin Peter Schmidt. Ich mache seit dem Heil der drei Könige 2003, also seit dem 6. Januar 2003, gemeinsam mit anderen das Neuschwabenland-Treffen. Neuschwabenland in der Antarktis, ein angebliches Fluchtziel Hitlers. Kriegen wir später. Ja, und ich mache das aus aufklärerischen Gründen, um die Leute ja vorzubereiten oder auch zu warnen, wenn sie so wollen, was passiert mit uns, wenn die sich zeigen. Und da mache ich eigentlich nur Aufklärungsarbeit, mehr will ich auch gar nicht, ja, journalistisch, nicht, und kriege von allen Seiten ja Anerkennungsbezeugung. Also nach der Literatur, die es um dem Thema gibt, zum Beispiel von D.H. Hamann, Geheime Wunderwaffen, oder von O. Bergmann, Deutsche Flugscheiben und U-Boote überwachen die Weltmeere, ne, hat sich Adolf Hitler erfolgreich abgesetzt. In welches militärische Sperrgebiet? Ja, Mai. Woher soll ich das wissen? Nicht? Also, und außerdem, das ist geheim. Der war gut, ne? Und ich kann es nicht sagen, nicht weil es geheim ist, sondern weil ich weiß es einfach nicht. Punkt. Ne? Sondern ich weiß nur, es sieht wohl so aus, dass die Absetzung stattgefunden hat. Und in einem der Bücher steht auch drin, wer in Berlin gestorben ist für den Führer. Dass das gar nicht der Führer war, sondern einer oder der Doppelgänger, ne, den er hatte, namens August Wilhelm Bartholdy. Das stand am 7. Mai in der Times London, nicht? Gut, das bei Saddam Hussein war es ja auch so, nicht? Die haben den Doppelgänger hingerichtet, ne? Pech gehabt, ne? Wer weiß, wo der echte ist. Naja, wenn die Alliierten mitkriegen würden, dass ich einen direkten Kontakt habe, dann Waterboarding. Ne? Was wissen Sie, Herr Schmidt? Ja, dabei wissen die viel mehr, ne? Die Geheimdienste der USA, also die haben ja ständig nicht. Ein Kollege von mir hat vor Jahren schon mal gesagt, 80% des Potenzials des CIAs wird dazu benutzt, um diese Geschichte, um die wir uns kümmern, die Absetzung des Deutschen Reichs, unter einen Deckel zu halten. Alles sehr komplex. Alles sehr komplex. Ja, komisch. Es heißt doch immer, Verschwörungstheorien machen es sich einfach. Naja, aber sie müssen schon auch spannend sein. Und das geht eben nur, wenn sie auch komplex sind. So wie bei Fernsehserien. Wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Ja, wie schon? Tiefer in die Materie tauchen. Knapp 300 U-Boote des damaligen Deutschlands waren unauffindbar, ne? Um ein Beispiel zu nennen. Und Dönitz selber hat noch im Frühjahr dem damaligen Chef von Deutschland, ne, also dem Kanzler Adolf Hitler, die Indienststellung von 500 großen U-Booten gemeldet. Ein U-Boot. Genauso wäre ich auch geflüchtet. Also wir müssen davon ausgehen, ich habe sogar mal den Verteidigungsminister hier nachgefragt, ne, dass wir mit einer Flotte zu tun haben, einer Absetzungsflotte von 800 U-Booten. Juni 1945. Deutsches U-Boot nahe der Kleinstadt Eströder in Argentinien. Ein deutsches U-Boot? 1. Juli. Deutsches U-Boot südlich von Mar del Plata. Kam der größte Verbrecher aller Zeiten wirklich in einem U-Boot hier an? 17. Juli. Zwei deutsche U-Boote bei San Clemente de Tuyú. Denken Sie Adolf Hitler war in einem dieser U-Boote? 23. Juli. Deutsches U-Boot bei Copetonas. Her mit dem U-Boot. 24. Juli. Deutsches U-Boot bei Claromeco. Die Chancen stehen gut für ein U-Boot. 28. Juli. Zwei deutsche U-Boote in Südpatagonien. Ihre Mutter hat ein U-Boot gesehen? Ja. 29. Juli. Deutsches U-Boot bei Necochea. Es ist der perfekte Ort, um mit einem U-Boot anzulegen. Man könnte irgendwo dort den Anker werfen. 18. August. 10 weitere deutsche U-Boote. Sieh dir Argentinien an. Das explodiert geradezu. Das Problem ist, dass Argentinien sehr groß ist. Aber zum Glück haben wir ja die FBI-Akten mit den exakten Angaben. 11. August 1945. Hitler ist in Argentinien. Er lebt mit Hunderten von Nazis in einer großen unterirdischen Einrichtung, 675 Meilen westlich von Florianopolis und 450 Meilen nordnordwestlich von Buenos Aires. Ja, das ist ungefähr so, als würdest du erklären, wo Karlsruhe liegt, indem du sagst, 1000 Kilometer süd-südwestlich von Kopenhagen und 720 Kilometer westlich von Wien. Wir müssen trotzdem hin. Wohin? Nach Argentinien. Dieses Angebot von mir mündlich übermittelt von Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses beinhaltete immer die großherzige Summe von $50.000, ob ich einen Kontakt herstellen könne. Ja? Ja, und da habe ich gesagt, will ich das überhaupt? Ne? Zack. Weil das könnte mir ja falsch ausgelegt werden. Ne? Ich habe meinen Anruf aus Köln bekommen. Köln ist ja für eine ganz bestimmte Institution bekannt. VS, ne? Verfassungsschutz. Ja, also, und der Herr, der sagte etwa wie folgt, ne? Also ich möge ihm doch gerne eine reichsdeutsche Basis in Südamerika zeigen. Ich habe ihn erstmal darauf hingewiesen, dass das eventuell sowieso nur ein One-Way-Reise sein kann, ne? Weil wenn wir da tatsächlich vor einer Basis stehen würden und anklopfen und die uns tatsächlich reinlassen würden, dass wir aus Geheimhaltungsgründen erstmal nicht zurück ins Altreich, also in die sogenannte BRD, könnten, nicht? Ich wüsste zwar schon, wo ich dann nachgucken müsste, um eine mögliche Basis ausfindig zu machen, aber das kostet ein halbes Jahr Zeit und mehrere tausend Euro an Expeditionsgeldern, logischerweise. Damit war er gar nicht zufrieden mit dieser Antwort, aber ich auch nicht. Aber darum geht's ja nicht. Es geht um die Wahrheit. Verstehen Sie? Your time starts now. And yes, you'd best begin it. However long you've held back, you've demurred. Get on track, pace by pace. Just go on, just go further. Akte 88, die 1000 Leben des Adolf Hitler. Un hombre va a venir a tu taller muy pronto. Nombre muy malo. ¿Qué? Él va a querer dirigir el lugar por un rato. Y tienes que permitírselo. ¿Entiendes? ¿Y quién es este hombre? Wird fortgesetzt.